Das ist nur in den Kopf zu quetschen. Alles das ist viel zu leiden. So smoking tennis and fashion. Alles ist nur in den Kopf zu heilen. What we need is while we're growing. And we make.